Oh, Vieni,

Je sens la bouche apparaître moi Brava Oh, per la salvezza.

dammi I colori passioni del cuore s'assondano in placido oblio. Mi ferme soltanto l'amore in uomo, l'amore di Dio. Am Westen mir bringt es nicht bei, als Kämpfer besteht in allen. Thank you. zu Platz, dein Schlaf kann um die Welt verschlagen. Im Schaf, der Mann, ich bin im Schaf. Den sterbenden Vater, der Tag der Stall, der lebende Sohn, ruf ihn nein. Nur lach ihm sein heller Schrei, deine Schärfe schneide ihm ein. Oh,

la sole attinse eternamente. discordar di volger lo sguardo a me cammino che senza lasciai Liberia la corte, lasciai di Filippo sfidando il tremendo furore, confuso nel corteo del re Giambasciadore. Oh, fan tutte sagen, denn es gibt noch diese Frauen, die uns Paradiese bauen. Reich, Melod, ist unser Leben, wenn nur meine treu geblieben. Treu, schönes Wort, der Liebe sich erhorn. Ach, der Liebe sich erhorn. Lass die Wellen leise rauschen, mischen an den Felsen lauschen, Gondeln gleiten hin und wieder, rings ertönen sachte Lieder. Hell am Dunkel ihm entzogen, kommt der Stern der Lieb gezogen. Leuchte milder rein und lass mich selig sein. Es wirklich so. Bericht, so tu ich weiß denn selber nicht, dies Besten halt ich niemals ein Diplomat muss schweigsam sein. Die achten Käufe sind bei mir, ich finde es gibt so viel Papier, ich trau die Fäder selten ein, kommt doch hin, geht hin, mit ein. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gerne sich bei das, was man so nennt, Erholung nach der Arbeit kennt. Da geh ich zu Maxim, dort bin ich sehr in dir, ich grüße Hardar, und sie mein großer Namen. Lala, da zu Glocke, Sie lassen mich vergessen, das teure Vaterland, dann wird Champagne sehr auf euch. skandaliert und jetzt an große Küssen mit allen diesen Süßen. Dann kann ich gleich vergessen, das feine Vaterland. Voilà! Atem trinken und beten dir zu Füßen singen.